Ich hab letztens ferngeschaut und da kam so eine Boulevard-Sendung. Da hab ich dich das erste Mal gesehen. Mein Topmodel, du bist wunderschön. Ich hab mich sofort in dich verliebt, denn ich wusste, dass es niemanden sonst gibt, der so endlos lange Beine hat. Die Hüfte so hoch, dass sie mich überragt. Und manchmal wünsch ich mir, dass du hier bist, auf dass ich mit dir kuscheln kann. Wenn ich mir dein Make-up in die Augen reib, macht mich das total an. Und wenn ich dann deine Rippen spür, weiß ich, du bist bei mir. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Du bist bei mir. Du bist so wunderbar dürr, dass man jeden Knochen spürt. Und durch deine gebleichten Zähne fühle ich mich jedes Mal verführt. Und manchmal wünsch ich mir, dass du hier bist, auf dass ich mit dir kuscheln kann. Wenn ich mir dein Make-up in die Augen reib, macht mich das total an. Und wenn ich dann deine Rippen spür, weiß ich, du bist bei mir. Wow, wow, wow, wow, du bist bei mir.